Made for Music. Ich alleine gegen 500 Mann, ein Attentat reicht. Ich bin der Baba, Eskalation. Kurdi, Zorani, Kurmanji, Zazaki, Diyarbakir, Dersim, Terror, Al-Qaida, Action, Coral City, Westside Connection. Wer will Palaba? Attentat, Casey, Chaka, Diuzi, Ballard, FFM, Ruport feiert. Ein aggressiver Blockkrieger, Fickgeber, waschechter Gangster. Kurdis drehen jetzt am Zeiger. NRW, Babas, ein Muss für Banditen. Lade erst nach und dann fick die Parasiten. Attentat Soldiers drehen jetzt den Sound auf. Im Auto, im Park, in der Schule, im Vollrausch. Der Vater aus Köln, man sagt, ich bin Psycho. Ziehe mein Schwert und schlage den Feind tot. Ziehe mein Schwert, töte Verräter. Volles Magazin für die Gegner. Meine Guerillas, Armee voller Rebellen wie Rebel Army, K. Muhammad Ali. Der Asphalt im Blut, die Uzis, die Ballads. Ghetto-Symphonie, Attentat ist der Baba. Du brauchst es gar nicht, den Taliban zu flocken, Bastard. Sonst gibt es sofort nen radikalen Bombenanschlag. Zieh dein Peppo, Ruhrpott, Ghetto. Revolution, Rap, Rebel, Ernesto. Widerstand, steh auf, Hemmschuh. Herz am rechten Fleck, auch ohne Testo. Bärenhunger, Auge des Tigers, Fuchs, Teufelswild, ihr seid Mucksmäuschen still. Kraft eines Löwen, Pracht eines Königs, Macht, Ruhrpott, Achse des Bösen. Wenn ich komme, dann ist Ausnahmezustand. Ich hinterlass mit Attentat ein grausames Blutbad. Ich bin linksextrem und fick jetzt jeden Shit erzählenden Wichs, Pisser in der Szene. Sag den Leuten, die Streit wollen, sie sollen vorbeikommen. Herzlich willkommen, Assalamu alaikum, Habib, LB Habib. Ich bin Ruhrpott, Assi, Essener Kinglo, Stressene sinnlos. Ziehe mein Schwert, töte Verräter. Volles Magazin für die Gegner. Meine Guerillas, Armee voller Rebellen wie Rebel Army, K. Muhammad Ali. Der Asphalt im Blut, die Uzis, die Ballards. Ghetto-Symphonie, Attentat ist der Baba. Du brauchst es gar nicht, den Taliban zu flocken, Bastard. Sonst gibt es sofort nen radikalen Bombenanschlag. Okay, kurz und schmerzlos. Ich baller die Floß und leg los. Aus klein mach groß, mit Kilos. Du fragst wie bloß, ihr Fotzen seid harmlos. Machtlos, lautlos. Hier rappen drei Heroes, ihr Nutten seid Zero. 6-5 bleibt aggro, da ist like es Psycho. Ball live zum Narko. Fick alles wie Brasco und häng ab mit Bratko. Mach schnapp mit Nasrocho, tick das Hasro. Hasro. Ich spucke zugkrank und steh unter Zugzwang. Aslaks auf Freigang und ich fick nicht aus Zufall. Mein Schwanz ist zu lang, gib dir den Tonfall. 6-5 verbrot, Mann, Front und du bist tot lang. Ich komm mit Rebel und Attentat, kick den Baba-Part. Rap Arafat, Blutbad, zu hart. Geldjagd, Suchtnagd, Hassplagd, Witz, Sing. Ist hier Hammer, Hammer, hart, belei froh. Ziehe mein Schwert, töte Verräter. Volles Magazin für die Gegner. Meine Guerillas, Armee voller Rebellen wie Rebel Army, K. Muhammad Ali. Der Asphalt im Blut, die Uzis, die Ballards. Ghetto-Symphonie, Attentat ist der Baba. Du brauchst es gar nicht, den Taliban zu flocken, Bastard. Sonst gibt es sofort nen radikalen Bombenanschlag. Ziehe mein Schwert, töte Verräter. Volles Magazin für die Gegner. Meine Guerillas, Armee voller Rebellen wie Rebel Army, K. Muhammad Ali. Der Asphalt im Blut, die Uzis, die Ballards. Ghetto-Symphonie, Attentat ist der Baba. Du brauchst es gar nicht, den Taliban zu flocken, Bastard. Sonst gibt es sofort nen radikalen Bombenanschlag.